Abschnitt 3 aus David Copperfield, Band 9, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Kapitel 52, Teil 2. Liebe Miss Trotwood und meine Herren, Gott schütze den Mann, sagte meine Tante leise zu mir. Er schriebe riesweise Briefe, und wenn es ein todwürdiges Verbrechen wäre. Mr. Micawber, ohne auf sie zu hören, fuhr fort. Indem ich vor Ihnen erscheine, um den vollendetsten Schurken, den es wahrscheinlich auf Erden gibt, sagte Mr. Micawber und deutete, ohne von dem Brief aufzusehen, mit dem Lineal auf Uriah Heep zu denunzieren, verlange ich keinen Lohn für mich. Von der Wiege an ein Opfer pekuniärer Verpflichtungen, denen ich niemals habe nachkommen können, war ich stets der Spielball erniedrigender Verhältnisse. Schmach, Not, Verzweiflung und Wahnsinn sind zusammen oder einzeln die Begleiter meiner Laufbahn gewesen. Der Genuss, mit dem Mr. Micawber sich als ein Opfer so schrecklichen Unglücks beschrieb, kam nur der Emphase gleich, mit der er den Brief las, und der Befriedigung, mit der er den Kopf wiegte, wenn er einen ganz besonders verwickelten Satz herausgebracht hatte. In einer Kumulation von Schmach, Not, Verzweiflung und Wahnsinn trat ich in die Expedition, oder wie es unser lebhafter Nachbar der Gallier nennen würde, Büro der Firma, die nominell unter der Bezeichnung Wickfield und Heap bekannt ist, die aber in Wirklichkeit geleitet ist von Heap allein. Heap und nur Heap ist die Haupttriebfeder dieses Menschen. Heap und nur Heap ist der Fälscher und der Schwindler. Mehr blau als weiß bei diesen Worten fuhr Uriah mit der Hand nach dem Brief, als wollte er ihn zerreißen. Mit einem wahren Wunder von Gewandtheit oder Glück traf Mr. Micawber die vorfahrende Hand mit dem Lineal so, dass sie wie gelähmt herabsank. Der Schlag klang, als ob er auf Holz gefallen wäre. »Der Teufel soll sie holen«, sagte Uriah und krümmte sich auf eine ganz neue Art vor Schmerz. »Ich will es Ihnen schon wiedergeben. Kommen Sie mir noch einmal zu nahe. Sie, Heap der Schande«, ächzte Mr. Micawber, »und wenn Ihr Kopf ein menschlicher ist, so will ich ihn blutig schlagen. Kommen Sie heran.« Anmerkung des Übersetzers: Heap heißt Haufen. Ich glaube, ich habe nie etwas Lächerlicheres gesehen. Ich fühlte selbst damals, als Mr. Micawber, wie er sich mit dem Lineal wie mit einem Schläger auslegte und ausrief, nur heran, während Traddles und ich ihn in die Ecke zurückdrängten und er immer wieder hervorwollte, sobald es uns gelungen war, ihn hineinzubringen. Brummend rieb sein Gegner die verletzte Hand, band langsam das Halstuch ab und verband sich damit. Dann legte er sie in die andere Hand und las auf dem Gesicht mit trotzigem Gesicht und niedern Blicken nach. Als Mr. Micawber sich genügend beruhigt hatte, fuhr er in seinem Brief fort. »Das Honorar, gegen welches ich in die Dienste Heaps trat«, er machte stets eine Pause vor diesem Worte und sprach es dann mit einem unbeschreiblichen Ausdruck aus, war gar nicht festgesetzt, mit Ausnahme einer Kleinigkeit von 22 Schillings 6 Pence die Woche. Das Übrige hing von dem Werte meiner geschäftlichen Bemühungen ab. In anderen und deutlicheren Worten, von der Niedrigkeit meines Charakters, der Habsucht meiner Beweggründe, der Armut meiner Familie, der allgemeinen sittlichen oder vielmehr unsittlichen Ähnlichkeit zwischen mir und Heap, brauche ich erst zu erzählen, dass ich mich bald genötigt sah, von Heap pekuniäre Vorschüsse zur Unterstützung Mrs. Micawber und unserer unglücklichen, aber heranwachsenden Familie zu verlangen? Brauche ich erst zu sagen, dass diese Niedrigkeit von Heap vorausgesehen worden war, dass diese Vorschüsse durch Schuldverschreibungen und ähnliche Dokumente, welche die gesetzlichen Institutionen des Landes kennen, gesichert waren und dass ich mich so in das Netz verstrickte, das er für mich bereitet hatte? Mr. Micawbers Freude über seine große Befähigung im Briefschreiben schien bei dieser Stelle jeden Schmerz oder jede Besorgnis aufzuwiegen, welche die Wirklichkeit ihm hätte verursachen können. Er las weiter. Jetzt fing Heap an, mich mit so viel von seinem Vertrauen zu begünstigen, als zur Verrichtung seines teuflischen Geschäfts notwendig. Jetzt fing ich an, wenn ich mich so shakespearisch ausdrücken darf, zu schwinden, krank zu werden und zu siechen. Ich fand, dass meine Unterstützung beständig zu Verfälschungen und zur Hintergehung eines Individuums, das ich Mr. W. nennen will, in Anspruch genommen wurde. Dass Mr. W. in jeder Weise betrogen, in Unwissenheit gelassen und verleitet wurde, dass aber während dieser ganzen Zeit der Schurke Heap unbegrenzte Dankbarkeit und Freundschaft gegen diesen viel getäuschten Herrn heuchelte. Das war schlimm genug, aber wie der philosophische Däne mit der allgemeinen Anwendbarkeit, welche die berühmte Zier des elisabethischen Zeitalters auszeichnet, bemerkt, Schlimmeres kommt noch. Dieser schöne Abschluss des Satzes mit einem Zitat gefiel Mr. Micawber außerordentlich, so dass er sich und uns den Genuss nicht versagen konnte, unter dem Vorwand aus dem Zusammenhang gekommen zu sein, den ganzen Satz noch einmal vorzulesen. »Es ist nicht meine Absicht«, fuhr er fort, »hier in diesem Brief, obgleich es anderweitig aufgeschrieben ist, in das Einzelne der verschiedenen schlechten Streiche geringerer Art zu gehen, welche das von mir Mr. W. bezeichnete Individuum benachteiligen und denen ich mit Stillschweigen beigestimmt habe. Als der Kampf in mir selbst zwischen Gehalt und keinem Gehalt, zwischen Bäcker und keinem Bäcker, zwischen Existenz und Nicht-Existenz aufhörte, beabsichtigte ich, die mir gewährten Gelegenheiten zu benutzen, um die größeren schlechten Streiche, die zu dieses Herrn großen Schaden und Nachteil Heap beging, zu entdecken und an den Tag zu bringen. Angestachelt von dem stummen Mahner im Innern und von einer nicht weniger rührenden und eindringlichen Mahnerin außer mir, die ich kurz als Miss W. erwähnen will, begann ich eine nicht unmühsame Arbeit heimlicher Untersuchung, die, soviel ich kenne, weiß und glaube, sich jetzt bereits über 12 Kalendermonate hinaus erstreckt. Er las diese Stelle, als ob sie aus einer Parlamentsakte wäre, und schien sich an dem Klange der Worte großartig zu erquicken. »Meine Anklagen gegen Heap«, las er weiter, indem er ihn ansah und das Lineal etwas unter dem linken Arm hervorzog, um es nötigenfalls gleich bei der Hand zu haben, »sind folgende. Ich glaube, wir hielten alle den Atem an. Jedenfalls tat es Uriah. Erstlich, sagte Mr. Micawber, als Mr. W.'s Fähigkeiten und Gedächtnis für Geschäftssachen durch Ursachen, deren Berührung hier weder notwendig noch angemessen sind, schwächer wurden, da verwirrte Heap absichtlich alle Geschäftsverhandlungen. Zu allen Zeiten, wo Mr. W. am wenigsten geeignet war, sich mit Geschäften abzugeben, da war Heap immer bei der Hand, um ihn zu zwingen, Geschäfte vorzunehmen. Er verlangte Mr. W.'s Unterschrift unter solchen Umständen zu wichtigen Dokumenten, indem er sie als Dokumente ohne Wichtigkeit vorlegte. Er verleitete Mr. W. auf diese Weise ein bestimmtes Depositum von 12.614 Pfund 2 Schilling 9 Pence anzugreifen und es zur Bezahlung angeblicher Geschäftskosten und Ausfälle zu verwenden, die entweder schon bezahlt oder niemals vorhanden gewesen waren. Er gab diesem Verfahren durchaus den Anschein, als habe es von Mr. W. aus eigener unehrlicher Absicht seinen Ursprung und als sei es Mr. W.'s eigene unehrliche Handlung und hat sie stets seit jener Zeit unausgesetzt benutzt, um ihn zu peinigen und in seiner Gewalt zu behalten. »Das sollen Sie mir beweisen, Copperfield«, sagte Uriah und schüttelte drohend den Kopf. »Alles zu seiner Zeit.« »Fragen Sie Heep, Mr. Traddles, wer in seinem Hause nach ihm gewohnt hat«, sagte Mr. Micawber von dem Brief aufblickend. »Wollen Sie so gut sein?« »Der Narr selber und wohnt jetzt noch dort«, sagte Uriah verächtlich. »Fragen Sie Heep, ob er sich in dieser Wohnung ein Taschennotizbuch gehalten hat«, sagte Mr. Micawber. »Wollen Sie so gut sein?« Ich sah, wie Uriahs Hand unwillkürlich aufhörte, das Kinn zu reiben. »Oder fragen Sie ihn«, sagte Mr. Micawber, »ob er's einst dort verbrannt hat. Wenn er ja sagt und fragt nur, wo die Asche ist, so soll er sich an Wilkins Micawber wenden und etwas hören, was durchaus nicht zu seinem Vorteil gereicht.« Die triumphierende Weise, mit der Mr. Micawber diese Worte sprach, versetzten die Mutter in große Unruhe, und sie rief sehr aufgeregt, »Uri, Uri, demütige dich und gib nach, lieber Sohn!« »Mutter«, gab er zurück, »willst du ruhig sein? Du hast dich einschüchtern lassen und weißt nicht, was du sagst oder meinst.« »Demütigen«, wiederholte er und sah mich mit giftigem Blick an. »Ich habe ein paar von Ihnen seit langer Zeit gedemütigt, so demütig ich selbst war.« Mr. Micawber, nachdem er mit vornehmer Unbefangenheit das Kinn wieder in die Halsbinde gepasst hatte, fuhr jetzt wieder mit seinem Brief fort. »Zweitens, Heep hat bei verschiedenen Gelegenheiten, so viel ich weiß, erfahren habe und glaube«, »aber damit kommen Sie nicht aus«, brummte Uriah erleichtert vor sich hin. »Mutter, sei ruhig!« »Wir wollen uns bemühen, für etwas zu sorgen, womit wir auskommen und mit Ihnen sehr bald fertig werden, Sir«, entgegnete Mr. Micawber. »Zweitens, Heep hat bei verschiedenen Gelegenheiten, so viel ich weiß, erfahren habe und glaube, zu verschiedenen Posten, Büchern und Dokumenten systematisch die Unterschrift Mr. W.'s gefälscht und hat dies ganz bestimmt bei einer Gelegenheit getan, die ich beweisen kann. Nämlich in folgender Weise, das heißt«, wieder fand Mr. Micawber einen Genuss darin, gleichbedeutende Worte übereinander zu häufen, was, so lächerlich es sich gerade hier ausnahm, doch durchaus ihm nicht allein eigentümlich war. »Ich habe sie im Verlaufe meines Lebens bei sehr vielen Menschen bemerkt. Fast scheint es mir eine allgemeine Regel zu sein. Bei dem Ablegen eines gerichtlichen Eides zum Beispiel scheinen sich die Leistenden auch ganz besonders zu freuen, wenn sie, um einen Gedanken auszudrücken, an eine Reihe recht vollklingender Worte kommen, und die alten Bannsprüche wurden nach demselben Prinzip schmackhaft gemacht. Wir sprechen von der Tyrannei des Wortes, aber tyrannisieren auch gern die Worte. Wir haben gern ein großes, überreiches Gefolge von Worten hinter uns, damit sie uns bei großen Gelegenheiten aufwarten. Es sieht in unseren Augen wichtig aus und klingt gut. Wiewohl man bei großen Aufzügen über die Bedeutung unserer Staatskleider nicht sehr ängstlich ist, wenn sie nur schön und zahlreich genug sind, so steht die Bedeutung oder das Notwendige unserer Worte auf zweiter Linie, wenn sie nur recht Parade machen. Und wie einzelne Personen sich Ungelegenheiten machen, weil sie zu viel auf prächtige Reden geben oder wie zu zahlreiche Sklaven gegen ihre Herren aufstehen, so könnte ich wohl auch ein Volk nennen, das sich schon viel Ungelegenheiten gemacht hat und sich noch viel größere machen wird, weil es auf ein zu großes Gefolge von Worten hält.« Mr. Micawber las weiter und schnalzte dabei fast mit den Lippen. »Nämlich in folgender Weise. Das heißt, da Mr. W. kränklich war und es innerhalb des Bereichs der Wahrscheinlichkeit lag, dass sein Tod zu einigen Entdeckungen und zum Sturze der Macht Heeps über die ganze Familie W. führen konnte«, was ich, Wilkins Micawber, der Unterzeichnete, vermute, wenn man die kindliche Liebe seiner Tochter bewegen konnte, keine Prüfung der mit Associé-Angelegenheiten in Verbindung stehende Papiere zu verhindern, so fand Heap für gut, sich eine scheinbar von Mr. W. ausgestellte Verschreibung von der oben erwähnten Summe von 12.614 Pfund, 2 Schilling und 9 Pence mit den Zinsen zu verschaffen, welche Summe angeblich Heap Mr. W. vorgeschossen, um Mr. W. vor Schande zu retten, obgleich in Wahrheit er die Summe ihm vorgeschossen hatte und sie längst ersetzt war. Die Unterschriften zu diesem Dokument, angeblich geschrieben von Mr. W. und bezeugt von Wilkins Micawber, sind Fälschungen Heaps. In meinem Besitze befinden sich von seiner Hand und in seinem Notizbuche verschiedene ähnliche Nachahmungen von Mr. W.'s Unterschrift, teilweise verbrannt, aber jedermann lesbar. Ich habe nie ein solches Dokument als Zeuge unterschrieben, und das Dokument selbst ist in meinem Besitz. Uriah Heep sprang auf, nahm ein Bund Schlüssel aus der Tasche und zog einen Kasten auf, aber er besann sich plötzlich eines anderen und wendete sich wieder gegen uns, ohne hineinzusehen. »Und das Dokument ist in meinem Besitze«, las Mr. Micawber wieder und sah sich um, als ob es der Text einer Predigt wäre. »Das heißt, es war noch heute Morgen früh, als ich dieses Schreiben in meinen Händen hatte, aber ich habe es seitdem Mr. Traddles übergeben.« »Es ist ganz richtig«, stimmte ihm Traddles zu. »Juri, Juri«, rief die Mutter, »demütige dich und gib nach. Ich weiß, mein Sohn wird sich demütigen, wenn Sie ihm Zeit zum Nachdenken lassen, Mr. Copperfield. Sie können ja nicht vergessen haben, dass er immer sehr demütig war.« Es war ein merkwürdiges Schauspiel, wie die Mutter immer noch an der alten Heuchelei festhielt, während der Sohn sie als unnütz aufgegeben hatte. »Mutter«, sagte er und biss ungeduldig in das Taschentuch, mit dem er seine Hand verbunden hatte, »eher kannst du eine geladene Flinte nehmen und sie auf mich abfeuern.« »Aber ich liebe dich, Juri«, rief Mrs. Heep. »Und ich zweifle gar nicht daran, dass sie ihn liebte, so seltsam diese Erscheinung war, obgleich sie jedenfalls ein wohlverwandtes Paar waren. Und ich kann es nicht anhören, wenn du die Herren reizt und deine Sache noch schlimmer machst. Ich sagte dem Herrn, als er mir oben sagte, es sei alles heraus gleich, dass ich dafür stehen wollte, du würdest dich demütigen und alles wieder gut machen. Aber sehen Sie nur, meine Herren, wie demütig ich bin, und achten Sie nicht auf ihn.« »Sie, Mutter, Lord Copperfield«, gab er ihr ärgerlich zur Antwort und wies mit den hageren Fingern auf mich, auf den als den hauptsächlichen Betreiber der Entdeckung sich sein ganzer Hass häufte. »Sie, Copperfield, dort, er hätte dir 100 Pfund gegeben für weniger, als du ausgeplaudert hast.« »Ich kann nichts dafür, Juri«, rief die Mutter. »Ich kann es nicht mit ansehen, dass du dich durch deinen Stolz in Gefahr begibst. Sei lieber demütig, wie du es immer warst.« Er schwieg eine Weile, biss in das Taschentuch und sagte dann zu mir mit einem bösen Blicke, »Was haben Sie noch gegen mich vorzubringen? Nur weiter, weshalb gucken Sie mich an?« Mr. Micawber, nur zu froh, wieder zu seinem Kunstwerke zu greifen, mit dem er so außerordentlich zufrieden war, fuhr mit seinem Briefe fort. »Drittens und letztens, ich bin jetzt in der Lage zu zeigen, zu beweisen, und zwar durch Heaps gefälschte Bücher und Heaps wahre Notizen, die mit dem zum Teil verbrannten Notizbuche anfingen, welches ich zur Zeit seiner zufälligen Entdeckung durch Mrs. Micawber, als wir bei unserem Einzug in unsere gegenwärtige Wohnung das Notizbuch in dem zur Aufnahme der auf unserem häuslichen Herde verbrannten Asche bestimmten Kasten fanden, nicht verstehen konnte, dass die Schwächen, die Fehler und selbst die Tugenden, die elterliche Liebe und das Gefühl des unglücklichen Mr. W. jahrelang zu den niedrigen Zwecken Heaps benutzt worden sind, dass Mr. W. jahrelang in jeder nur möglichen Weise zur Benutzung des heuchlerischen und habsüchtigen Hiebs hintergangen und geplündert worden ist. Dass das letzte und Hauptziel Hiebs war, Mr. und Miss W. von seinen letzten Absichten in Bezug auf diese Dame sage ich nichts, ganz in seine Gewalt zu bekommen. Dass seine letzte erst vor wenigen Monaten geschehene Tat war, Mr. W. zur Ausstellung einer Verzichtleistung auf seinen Anteil in dem Geschäft und sogar eines Verkaufskontraktes des Möblements des ganzen Hauses gegen ein gewisses Jahrgeld zu bewegen, welches Hieb an den gewöhnlichen Quartaltagen richtig und getreu auszuzahlen versprach. Dass dieses Netz, welches anfing mit beunruhigenden und verfälschten Nachrichten über den Zustand des Grundstücks, dessen Sequester Mr. W. ist zu einer Zeit, wo Mr. W. sich in unvorsichtige und unkluge Spekulationen eingelassen und vielleicht das Geld, für das er moralisch und juristisch verantwortlich war, nicht mehr in Kasse hatte. Dann fortgesetzt wurde mit dem angeblichen Aufborgen von Geld gegen ungeheure Zinsen, welche Summen aber in Wirklichkeit von Hieb kamen und welche Hieb betrügerischerweise von Mr. W. selbst unter dem Vorwande solcher Spekulationen nahm oder demselben vorenthielt, welches weiter fortgesetzt durch ein vielnamiges Verzeichnis der rücksichtslosesten Schikanen allmählich dichter wurde, bis der unglückliche W. ganz umstrickt war. Seinem Glauben nach Bankerott an Vermögen, an Hoffnung und an Ehre war seine einzige Hoffnung das Ungeheuer in der Gestalt eines Menschen. Mr. Micawber bildete sich auf diese Phrase als eine neue Erfindung sehr viel ein, welches ihn ins Verderben geführt hatte, indem er sich ihm unentbehrlich machte. Alles dieses verpflichte ich mich zu beweisen, wahrscheinlich noch mehr. Ich flüsterte Agnes, die mit halb freudigen, halb schmerzlichen Tränen in den Augen jetzt neben mir stand, ein paar Worte zu, und die ganze Truppe geriet in Bewegung, als ob Mr. Micawber fertig sei. Er aber sagte mit ausnehmendem Ernste, »Verzeihen Sie«, und fuhr mit einem Gemisch der größten Niedergeschlagenheit und des lebendigsten Genusses in seinem Briefe fort. »Ich komme jetzt zum Schluss. Es bleibt mir nur noch übrig, diese Beschuldigungen zu beweisen und dann mit meiner vom Verhängnis verfolgten Familie aus der Landschaft zu verschwinden. Das ist bald geschehen.« Es dürfte kein unrechter Schluss sein, dass unser Säugling zuerst der Erstarrung in die Arme sinken wird, da er das schwächste Mitglied der Gesellschaft ist, und dass unser Zwilling ihm zunächst folgen werde, sei es an dem. Für mich hat diese Pilgerfahrt nach Canterbury schon viel getan. Schuldgefängnis und die Not wird bald mehr tun. Ich hoffe, dass die Mühe und Gefahr einer Untersuchung, deren kleinste Ergebnisse langsam während des Dranges angestrengter Beschäftigung und der Geldverlegenheiten am frühesten Morgen, am tauigen Abende, im Schatten der Nacht unter dem wachsamen Augen eines Individuums, das man nicht erst Dämon zu nennen braucht, langsam zusammengereiht worden sind und die Bemühungen elterlicher Armut, sie nach ihrer Beendung in richtiger Weise anzuwenden, gleich dem Besprengen des Holzstroms, der einen Leichnam aufnehmen wird, mit einigen Tropfen wohlriechenden Wassers sein wird. Ich verlange nicht mehr. Möge man von mir sagen, wie von einem tapferen, ausgezeichneten Seehelden, mit dem zu vergleichen ich mir nicht anmaßen darf, dass ich das, was ich getan habe, allen selbstigen und geldsüchtigen Zwecken zum Trotz nur tat für England, Vaterland und für die Schönen. Ich verbleibe immer und so weiter Wilkins Micawber. Tief gerührt, aber immer noch voll von dem gehabten Genusse, legte Mr. Micawber seinen Brief zusammen und übergab ihn mit einer Verbeugung meiner Tante als etwas, was wohl behaltenswert wäre. Wie ich schon bei meinem ersten Besuche vor einiger Zeit bemerkt habe, stand ein eiserner Schrank im Zimmer. Der Schlüssel stak im Schlosse. Ein Verdacht durchflog Uriah und mit einem raschen Blick auf Mr. Micawber ging er darauf los und warf die Tür heftig auf, dass sie klirrte. Er war leer. »Wo sind die Bücher?« rief er mit einem entsetzlichen Gesicht. »Die Bücher sind gestohlen!« Mr. Micawber berührte seine Brust mit der Spitze des Lineals. »Ich habe sie gestohlen, als ich von ihnen wie gewöhnlich die Schlüssel holte, nur ein wenig früher und den Schrank heute Morgen aufmachte.« »Machen Sie sich keine Unruhe«, sagte Traddles. »Ich habe sie im Besitz. Ich werde sie Kraft der erwähnten Vollmacht aufbewahren.« »Sie sind also ein Hehler gestohlenen Gurkes«, rief Uriah. »Unter diesen Umständen ja«, gab ihm Traddles zur Antwort. Wie groß war mein Erstaunen, als jetzt auf einmal meine Tante, die bis jetzt ganz ruhig und aufmerksam gewesen war, plötzlich auf Uriah Heep losstürzte und ihn mit beiden Händen am Kragen packte. »Sie wissen, was ich will«, sagte meine Tante. »Eine Zwangsjacke«, sagte er. »Nein, mein Vermögen«, entgegnete meine Tante. »Liebe Agnes, solange ich glaubte, Ihr Vater wäre wirklich an seinem Verluste schuld, so wollte ich auch nicht eine Silbe davon sagen, dass ich es hier deponiert hatte. Und ich habe nicht einmal Trot davon gesagt. Aber jetzt weiß ich, dass dieser Kerl dafür stehen muss, und ich will es wiederhaben. Trot, komm und nimm es ihm ab!« Ob meine Tante in diesem Augenblick glaubte, dass er ihr Vermögen in seinem Halstuche habe, weiß ich nicht. Aber sie zerrte jedenfalls so derb daran, als ob sie es glaube. Ich bemühte mich sofort, sie zu trennen und ihr zu versichern, dass wir alle Sorge tragen würden, dass ihr alles unrechtmäßig Erworbene wieder erstattet werde. Diese Versicherung und ein Nachdenken von ein paar Minuten beruhigten sie. Aber sie war nicht im geringsten außer Fassung gebracht von dem, was sie getan hatte, obgleich man das nicht von ihrem Mute sagen konnte, und nahm ganz ruhig ihren Platz wieder ein. Während der letzten paar Minuten hatte Mrs. Heep beständig ihren Sohn gebeten, sich zu demütigen, und war vor uns allen nach der Reihe auf die Knie gefallen und hatte die ausschweifendsten Versprechungen gemacht. Ihr Sohn drückte sie in ihren Stuhl zurück, stand mürrisch neben ihr und hielt ihr den Arm fest, aber ohne Härte. Mit einem ingrimmigen Blick sagte er zu mir, »Was soll jetzt geschehen?« »Ich will Ihnen sagen, was geschehen muss«, sagte Traddles. »Hat dieser Copperfield keine Zunge?« murrte Uriah. »Ich würde viel für Sie tun, wenn Sie mir ohne Lüge sagen könnten, dass jemand Sie ihm ausgeschnitten hätte.« »Mein Uri will sich demütigen«, rief seine Mutter. »Achten Sie nicht auf seine Worte, gute Herren.« »Geschehen muss Folgendes«, sagte Traddles. »Erstens muss die Verzichtleistungsurkunde, von der vorhin gesprochen wurde, uns übergeben werden. Und zwar jetzt.« »Nehmen wir an, dass ich keine habe«, unterbrach er ihn. »Aber Sie haben sie«, sagte Traddles, »daher, denke ich, wollen wir das nicht annehmen.« Und ich kam nicht umhin einzugestehen, dass ich hier zum ersten Mal dem klaren Kopf und dem gesunden, geduldigen, praktischen Verstande meines alten Schulkameraden wirklich Gerechtigkeit widerfahren ließ. »Dann«, fuhr Traddles fort, »müssen Sie alles herausgeben, was Ihre Habsucht an sich genommen hat, und zwar bis zum letzten Heller. Alle Bücher und Papiere des Associé-Geschäfts behalten wir, alle Ihre Bücher und Papiere, alle Geldrechnungen und Sicherheiten beider Art, kurz alles, was hier ist.« »Muss ich? Das weiß ich nicht«, sagte Uriah. »Ich muss erst Zeit haben, mir das zu überlegen.« »Gewiss«, erwiderte ihm Traddles, »aber unterdessen und bis alles uns zur Genüge geschehen ist, bleiben wir im Besitz und zwingen Sie, in Ihrem Zimmer zu bleiben und mit keinem Menschen zu verkehren.« »Das will ich nicht«, sagte Uriah mit einem Fluch. »Das Stockhaus ist sicherer als Ihr Zimmer«, bemerkte Traddles, »und wenn die Gerichte uns auch erst später gerecht werden und vielleicht auch nicht so vollkommen, als sie es können, so so ist doch nicht zu bezweifeln, dass sie ihre Strafe bekommen. Mein Gott, sie wissen das so gut wie ich. Copperfield, willst du nach dem Rathaus gehen und ein paar Polizeidiener holen?« Hier machte sich Mrs. Heep wieder los von ihm und bat Agnes auf ihren Knien weinend, sich für sie zu verwenden, beteuerte, dass er ganz demütig und dass alles wahr sei, und wenn er nicht täte, was wir wollten, so wolle sie es tun und noch viel mehr in diesem Sinne, denn sie war halb wahnsinnig aus Besorgnis für ihren Liebling. Die Frage, was er getan haben könnte, wenn er Mut gehabt hätte, war hier nicht am Platze. So gut hätte man fragen können, was wohl ein schlechter Köter getan hätte, wenn er die Seele eines Tigers hätte. Er war ein Feigling vom Kopf bis zum Fuße und verriet seine feige Natur durch sein mürrisches Wesen und seinen Ingrimm wie zu jeder anderen Zeit seines Lebens. »Warten Sie«, herrschte er mir zu und wischte sich den Schweiß von dem Gesicht. »Mutter, sei still! Sie sollen das Dokument haben. Hole es herunter!« »Helfen Sie ihr, Mr. Dick«, sagte Traddles, »wenn Sie so gut sein wollen.« Stolz auf diesen Auftrag, den er vollkommen verstand, begleitete Mr. Dick sie wie ein Schäferhund ein Schaf. Aber Mrs. Heep machte ihm wenig Beschwerde, denn sie kehrte nicht nur mit dem Dokument zurück, sondern auch mit dem Kasten, in dem es sich befand und in dem auch noch ein Bankbuch und einige Papiere, die uns später Dienste leisteten, entdeckt wurden. »Gut«, sagte Traddles, »als diese Sachen in unserem Besitz waren. Jetzt, Mr. Heep, können Sie gehen, um sich die Sachen zu überlegen. Aber dabei ist besonders zu bemerken, dass ich im Namen aller hier Anwesenden ausdrücklich erkläre, dass es nur einen Weg für Sie gibt, den Weg, den ich Ihnen gezeigt habe, und dass er ohne Verzug eingeschlagen werden muss.« Ohne die Augen zu erheben, schlich Uriah die Hände am Kinn nach der Tür, blieb dort stehen und sagte: »Copperfield, ich habe Sie immer gehasst. Sie waren immer ein Glückspilz und waren immer gegen mich.« »Ich glaube, ich habe Ihnen schon früher gesagt«, gab ich ihm zur Antwort, »dass Sie durch Ihre Habsucht und niedere Schlauheit gegen alle Welt gewesen sind. Vielleicht ist es gut für Sie, wenn Sie in Zukunft bedenken, dass Habsucht und Schlauheit in der Welt noch nichts getan haben, als zu viel zu tun und sich selbst zu überlisten. Das ist so sicher wie der Tod. Oder so sicher, wie Sie uns in der Schule, ich glaube in derselben Schule, wo ich so viel Demut gelernt, von 9 bis 11 Uhr lehrten, dass die Arbeit ein Fluch sei, und von 11 bis 1 Uhr, dass sie ein Segen und eine Erquickung und eine Ehre und ich weiß nicht, was sonst sei, nicht wahr?« sagte er mit einem höhnischen Zucken des Mundes. »Ihre Predigten sind so konsequent wie diese. Kommt man mit Demut nicht durch? Ohne sie hätte ich bei meinem Associé gewiß nichts durchgesetzt. Micawber, Sie alter Schuft, Ihnen will ich es entgelten.« Mr. Micawber sah mit größter Verachtung auf ihn und seine ausgestreckten Finger herab, brüstete sich gewaltig auf, während jener sich zur Tür hinausschlich, und wendete sich dann an mich. Er wollte mir das Vergnügen gewähren, Zeuge der Wiederherstellung des gegenseitigen Vertrauens zwischen sich und Mrs. Micawber zu sein. Darauf lud er auch die übrige Gesellschaft im Allgemeinen zur Betrachtung dieses rührenden Schauspiels ein. »Den Schleier, der lange zwischen Mrs. Micawber und mir geschwebt, habe ich jetzt zerrissen«, sagte Mr. Micawber, »und meine Kinder und der Urheber ihres Daseins können wieder auf gleichem Fuße miteinander in Verkehr treten.« Da wir ihm alle sehr dankbar waren und ihn dies anzudeuten wünschten, so sehr unsere Aufregung dies nur gestattete, würden wir gewiss alle gegangen sein, wenn nicht Agnes hätte zu ihrem Vater zurückkehren müssen, der jetzt noch unfähig war, mehr als einen Schimmer der Hoffnung zu ertragen, und wenn es nicht notwendig gewesen wäre, dass jemand Uriah unter seiner Aufsicht behielt. Zu letzterem Zwecke blieb Traddles da und sollte später von Mr. Dick abgelöst werden, und Mr. Dick, meine Tante und ich begleiteten Mr. Micawber nach Hause. Als ich einen eiligen Abschied von dem Mädchen nahm, dem ich so viel verdankte und an den Abgrund dachte, aus dem sie vielleicht diesen Morgen gerettet worden, trotz ihrer besseren Grundsätze, so musste ich Gott preisen für die Not meiner Jugendtage, die mich mit Mr. Micawber bekannt gemacht hatte. Seine Wohnung war nicht weit entfernt, und da die Haustür unmittelbar in das Wohnzimmer führte und er mit der ihm eigentümlichen Hast hineinstürzte, befanden wir uns sofort in dem Schoße der Familie. Mr. Micawber stürzte mit dem Ausrufe »Emma, meine Liebe!« Mrs. Micawber in die Arme. Mrs. Micawber schrie auf und drückte Mr. Micawber an ihre Brust. Miss Micawber, die den bewusstlosen Fremdling aus Mrs. Micawbers letztem Briefe auf den Armen gewiegt, war sichtbar gerührt. Der Fremdling regte sich lebhaft. Die Zwillinge zeigten ihre Freude durch verschiedene, unpassende, aber unschuldige Demonstrationen. Master Micawber, den frühzeitige Täuschungen zum Menschenhasser gemacht zu haben schien und sehr mürrisch aussah, gab seinen besseren Gefühlen nach und weinte. »Emma«, sagte Mr. Micawber, »die Wolke ist von meiner Seele verschwunden. Das gegenseitige Vertrauen, das wir uns so lange geschenkt haben, ist hergestellt und soll nie wieder aufhören.« »Jetzt willkommen, Armut«, rief Mr. Micawber mit heißen Tränen. »Willkommen, Not, willkommen, Obdachlosigkeit, willkommen, Lumpen, Sturm und Betteln. Gegenseitiges Vertrauen wird uns bis zu Ende aufrecht erhalten.« Mit diesen Worten geleitete Mr. Micawber seine Frau nach einem Stuhl und umarmte die ganze Familie der Reihe nach, wobei er eine Anzahl trauriger Zukunftsaussichten bewillkommnete, welche, soweit ich urteilen konnte, ihnen durchaus nicht angenehm waren, und sie aufforderte, auf die Straße von Canterbury zu gehen und einen Chor anzustimmen, da ihnen nichts anderes zu ihrem Lebensunterhalt übrig bliebe. Aber da Mrs. Micawber von ihren Gefühlen überwältigt in Ohnmacht gefallen war, so musste vor allen Dingen, sogar bevor der Chor als vollständig betrachtet werden konnte, sie wieder zum Bewusstsein gebracht werden. Das tat meine Tante und Mr. Micawber, und dann ließ sich meine Tante vorstellen und Mrs. Micawber erkannte mich. »Entschuldigen Sie, lieber Mr. Copperfield«, sagte die arme Frau und reichte mir die Hand, »aber ich bin nicht stark, und das Aufhören des neulichen Missverständnisses zwischen Mr. Micawber und mir war anfangs zu viel für mich.« »Ist das Ihre ganze Familie, Madam?«, sagte meine Tante. »Vor der Hand habe ich nicht mehr«, entgegnete Mrs. Micawber. »Gütiger Himmel, das meinte ich nicht«, sagte meine Tante. »Ich wollte fragen, ob das alles Ihre Kinder sind.« »Madam«, entgegnete Mr. Micawber, »ich bekenne mich schuldig.« »Und der älteste junge Herr da«, sagte meine Tante nachdenklich, »was will er werden?« Ich hegte bei meiner Hierherkunft die Hoffnung, gab Mr. Micawber zur Antwort, Wilkins eine Laufbahn in der Kirche zu eröffnen, oder vielleicht drücke ich mich etwas genauer aus, wenn ich sage, im Chor. Aber es war keine Stelle für einen Tenor in dem ehrwürdigen Dom erledigt, wegen dessen diese Stadt mit vollem Rechte so berühmt ist, und er hat sich angewöhnt, lieber in Wirtshäusern als in heiligen Gebäuden zu singen. »Aber er meint es gut«, sagte Mrs. Micawber zärtlich. »Gewiss meint er es ganz besonders gut«, entgegnete Mr. Micawber, »aber ich habe noch nicht gefunden, dass er sein Meinen in irgendeiner bestimmten Richtung betätigt.« Master Micawbers Gesicht verzog sich wieder mürrisch, und er frug mit einiger Lebhaftigkeit, was er denn tun sollte. Ob er etwa mehr zum Zimmermann oder zum Lackierer als zum Singvogel geboren wäre, oder etwa in die nächste Straße gehen und einen Apothekerladen eröffnen sollte, ob er in die nächsten Assisen stürzen und sich als Advokat vorstellen sollte, ob er mit Gewalt bei der Oper ankommen und mit Gewalt Erfolg haben könne, ob er etwas tun könne, wenn man ihm nichts etwas lehren lasse? Meine Tante dachte ein wenig nach und sagte, Mr. Micawber, es wundert mich, dass Sie nie ans Auswandern gedacht haben. Madam, gab Mr. Micawber zur Antwort, es war der Traum meiner Jugend und das verfehlte Streben meiner reiferen Jahre. Beiläufig gesagt, bin ich fest überzeugt, dass er in seinem ganzen Leben nicht daran gedacht hat. So, sagte meine Tante und warf mir einen Blick zu. Wie gut wäre es für Sie und Ihre Familie, Mrs. und Mr. Micawber, wenn Sie auswanderten? Kapital, Kapital, wendete Micawber bedenklich ein. Das ist die hauptsächlichste, ich könnte wohl sagen einzige Schwierigkeit, stimmte ihm seine Gattin bei. Kapital, rief meine Tante, aber Sie leisten uns den großen Dienst, haben uns einen großen Dienst geleistet, darf ich wohl sagen, denn gewiss werden wir vieles retten, und was können wir Besseres für Sie tun, als Ihnen das Kapital zu verschaffen? Ich würde es nicht als Geschenk annehmen, sagte Mr. Micawber, ganz Feuer und Leben, aber wenn ich eine genügende Summe, ich will sagen zu 5% jährliche Zinsen, vorgeschossen erhielt, auf meine persönliche Verantwortlichkeit etwa gegen Solarwechsel auf 12, 18 oder 24 Monate, damit ich Zeit habe zu warten, bis sich etwas findet, vorgeschossen werden könnte? Es kann und soll auf Ihre eigenen Bedingungen, entgegnete meine Tante, und Sie brauchen es nur zu verlangen. Überlegen Sie sich jetzt beide die Sache. Ein paar Leute, die David kennt, schiffen sich in wenig Tagen nach Australien ein. Wenn Sie sich zum Auswandern entschließen, können Sie ja mit demselben Schiff fahren. Sie können einander unterstützen. Überlegen Sie sich das jetzt, Mrs. und Mr. Micawber. Nehmen Sie sich Zeit und erwägen Sie es reiflich. Nur eine einzige Frage, geehrte Madame, möchte ich Ihnen stellen, sagte Mr. Micawber. Das Klima ist hoffentlich gesund? Das schönste Klima auf der Welt, sagte meine Tante. Ganz recht, entgegnete Mrs. Micawber, jetzt kommt meine Frage. Sind die Zustände des Landes wirklich derart, dass ein Mann von Mr. Micawbers Fähigkeiten Aussicht hätte, auf der Leiter der Gesellschaft eine höhere Stelle einzunehmen? Ich will nicht sagen, dass er nach der Gouverneursstelle oder nach etwas Ähnlichem streben könnte, aber würden seine Talente Gelegenheit haben, sich zu entwickeln? Denn die Gelegenheit würde reichlich genügen, ohne dass ihm etwas Hemmendes in den Weg tritt. Nirgend gibt es bessere Gelegenheit für einen Mann, der sich gut aufführt und fleißig ist, sagte meine Tante. Für einen Mann, der sich gut aufführt und fleißig ist, wiederholte Mrs. Micawber mit ihrer entschiedensten Geschäftsmiene. Sehr richtig. Es ist mir klar, dass Australien der geeignete Kreis für die Tätigkeit Mr. Micawbers ist. Ich bin der Überzeugung, geehrte Madam, sagte Micawber, dass es unter bestehenden Verhältnissen das Land, das einzige Land für mich und meine Familie ist. Und dass an jenen fernen Küsten sich etwas ganz Außerordentliches finden wird. Die Entfernung ist nicht groß, vergleichsweise zu sprechen, und obgleich Ihrem gütigen Vorschlag die gehörige Erwägung gebührt, so versichere ich Ihnen doch, dass sie eine bloße Formsache ist. Nie werde ich vergessen, wie er in einem Augenblick der hoffnungsreichste aller Menschen und voller Selbstvertrauen auf sein Glück war, oder wie Mrs. Micawber sofort von den Gewohnheiten des Känguru zu erzählen anfing. Nie wird mir die Straße von Canterbury an einem Markttage vor das Auge treten, ohne dass ich ihn sähe, wie er mit uns zurückkehrte und in der Hinterwäldlermiene, die er annahm, das Bewusstsein der Ungewohnheit der Umgebung, die ein Fremdling im Lande fühlt, ausdrückte und die Ochsen, welche vorübergetrieben wurden, mit den Augen eines australischen Farmers maß. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 3. Februar 2025.